bloß rumzusitzen und fragen warum. Schatz, ändert nichts dran, jedenfalls. Und nutzlos rumzusitzen und fragen warum. Schatz, bringt nichts, wenn du's noch nicht schnallst. Wenn dein Hahn wird und krähen im Morgengrauen, bin ich fort, würdest du dann außen Fenster schauen. Du bist der Grund, warum ich abgehauen. Doch denk nicht drüber nach, ist okay. Nur es bringt nicht viel, wenn du das Licht anmachst, Schatz. Das Licht kann dich nie. Und es bringt nicht viel, wenn du das Licht anmachst, Schatz, weil ich am dunklen Wegrand steh. Doch wünschte ich mir, du würdest etwas tun und nicht schweigen, versuchen mich zu bewegen, bei dir zu bleiben. Doch viel geredet haben wir ja nie, wir zwei beiden. Nur denk nicht drüber nach, ist okay. Ein Ruf in meinen Namen bringt nicht viel, Mädel, weil du's niemals tat's vorher. Und Ruf in meinen Namen bringt nicht viel, Mädel, denn ich hör dich jetzt nicht mehr. Ich denke nach und frag mich immer zu den ganzen Weg. Ich liebte einst eine Frau, die ein Kind wie mir zählt. Ich gab ihr mein Herz, doch sie wollte meine Seele. Nur denk nicht drüber nach, ist okay. Ich geh einen langen, einsamen Weg, Schatz. Wo ich gebunden, weiß ich nicht. Drum sag ich lieber, lass es dir gut gehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen passt wohl nicht. Ich sage nicht, dass du mich schlecht behandelt hast. Es hätte können besser sein, doch mir nichts macht's. Nur meine kostbare Zeit du vergeudet hast. Doch denk nicht drüber nach, ist okay.